Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 180 an Goethe, Jena, den 3. Juli 1796. Ich habe nun Wilhelms Betragen bei dem Verlust seiner Therese im ganzen Zusammenhang reiflich erwogen und nehme alle meine vorige Bedenklichkeiten zurück. So wie es ist, muss es sein. Sie haben darin die höchste Delikatesse bewiesen, ohne im geringsten gegen die Wahrheit der Empfindung zu verstoßen. Es ist zu bewundern, wie schön und wahr die drei Charaktere der Stiftsdame, Nataliens und Theresens nuanciert sind. Die zwei ersten sind Heilige, die zwei andern sind wahre und menschliche Naturen. Aber eben darum, weil Natalie heilig und menschlich zugleich ist, so erscheint sie wie ein Engel, da die Stiftsdame nur eine Heilige, Therese nur eine vollkommene irdische ist. Natalie und Therese sind beide Realistinnen, aber bei Theresen zeigt sich auch die Beschränkung des Realismus, bei Natalien nur der Gehalt desselben. Ich wünschte, dass die Stiftsdame ihr das Prädikat einer schönen Seele nicht weggenommen hätte, denn nur Natalie ist eigentlich eine rein ästhetische Natur. Wie schön, dass sie die Liebe als einen Affekt, als etwas Ausschließendes und Besonderes gar nicht kennt, weil die Liebe ihre Natur, ihr permanenter Charakter ist. Auch die Stiftsdame kennt eigentlich die Liebe nicht, aber aus einem unendlich verschiedenen Grunde. Wenn ich sie recht verstanden habe, so ist es gar nicht ohne Absicht geschehen, dass sie Natalien unmittelbar von dem Gespräch über die Liebe und über ihre Unbekanntschaft mit dieser Leidenschaft den Übergang zu dem Saal der Vergangenheit nehmen lassen. Gerade die Gemütsstimmung, in welche man durch diesen Saal versetzt wird, erhebt über alle Leidenschaft. Die Ruhe der Schönheit bemächtiget sich der Seele und diese gibt den besten Aufschluss über Nataliens liebefreie und doch so liebevolle Natur. Dieser Saal der Vergangenheit vermischt die ästhetische Welt, das Reich der Schatten im idealen Sinn auf eine herrliche Weise mit dem Lebendigen und Wirklichen sowie überhaupt aller Gebrauch, den sie von den Kunstwerken gemacht, solche gar trefflich mit dem Ganzen verbindet. Es ist ein so froher, freier Schritt aus der gebundenen engen Gegenwart heraus und führt doch immer so schön zu ihr zurücke. Auch der Übergang von dem mittleren Sarkophag zu Mignon und zu der wirklichen Geschichte ist von der höchsten Wirkung. Die Inschrift »Gedenke zu leben« ist trefflich und wird es noch viel mehr, da sie an das verwünschte Memento Mori erinnert und so schön darüber triumphiert. Der Oheim mit seinen sonderbaren Idiosynkrasien für gewisse Naturkörper ist gar interessant. Gerade solche Naturen haben eine so bestimmte Individualität und ein so starkes Maß von Empfänglichkeit, als der Oheim besitzen muss, um das zu sein, was er ist. Seine Bemerkung über die Musik und dass sie ganz rein zu dem Ohre sprechen solle, ist auch voll Wahrheit. Es ist unverkennbar, daß sie in diesen Charakter am meisten von ihrer eigenen Natur gelegt haben. Lothario hebt sich unter allen Hauptcharakteren am wenigsten heraus, aber aus ganz objektiven Gründen. Ein Charakter wie dieser kann in dem Medium, durch welches der Dichter wirkt, nie ganz erscheinen. Keine einzelne Handlung oder Rede stellt ihn dar. Man muss ihn sehen, man muss ihn selbst hören, man muss mit ihm leben. Deswegen ist es genug, dass die, welche mit ihm leben, in dem Vertrauen und in der Hochschätzung gegen ihn so ganz einig sind, dass alle Weiber ihn lieben, die immer nach dem Totaleindruck richten und dass wir auf die Quellen seiner Bildung aufmerksam gemacht werden. Es ist bei diesem Charakter der Imagination des Lesers weit mehr überlassen als bei den anderen und mit dem vollkommensten Rechte, denn er ist ästhetisch. Er muss also von dem Leser selbst produziert werden, aber nicht willkürlich, sondern nach Gesetzen, die sie auch bestimmt genug gegeben haben. Nur seine Annäherung an das Ideal macht, dass diese Bestimmtheit der Züge nie zur Schärfe werden kann. Jarno bleibt sich bis ans Ende gleich und seine Wahl in Rücksicht auf Lydien setzt seinem Charakter die Krone auf. Wie gut haben sie doch ihre Weiber unterzubringen gewusst. Charaktere wie Wilhelm, wie Lothario können nur glücklich sein durch Verbindung mit einem harmonierenden Wesen. Ein Mensch wie Jarno kann es nur mit einem kontrastierenden werden. Dieser muss immer etwas zu tun und zu denken und zu unterscheiden haben. Die gute Gräfin fährt bei der poetischen Wirtsrechnung nicht zum Besten, aber auch hier haben sie völlig der Natur gemäß gehandelt. Ein Charakter wie dieser kann nie auf sich selbst gestellt werden. Es gibt keine Entwicklung für ihn, die ihm seine Ruhe und sein Wohlbefinden garantieren könnte. Immer bleibt er in der Gewalt der Umstände und daher ist eine Art negativen Zustandes alles, was für ihn geschehen kann. Das ist freilich für den Betrachter nicht erfreulich, aber es ist so und der Künstler spricht hier bloß das Naturgesetz aus. Bei Gelegenheit der Gräfin muss ich bemerken, dass mir ihre Erscheinung im 8. Buche nicht gehörig motiviert zu sein scheint. Sie kommt zu der Entwicklung, aber nicht aus derselben. Der Graf souteniert seinen Charakter trefflich, und auch dieses muß ich loben, daß sie ihn durch seine so gut getroffenen Einrichtungen im Hause an dem Unglück des Harfenspielers schuld sein lassen. Mit aller Liebe zur Ordnung müssen solche Pedanten immer nur Unordnung stiften. Die Unart des kleinen Felix, aus der Flasche zu trinken, die nachher einen so wichtigen Erfolg herbeiführt, gehört auch zu den glücklichsten Ideen des Plans. Es gibt mehrere dieser Art im Roman, die insgesamt sehr schön erfunden sind. Sie knüpfen auf eine so simple und naturgemäße Art das Gleichgültige an das Bedeutende und umgekehrt und verschmelzen die Notwendigkeit mit dem Zufall. Gar sehr habe ich mich über Werners traurige Verwandlung gefreut. Ein solcher Philister konnte allenfalls durch die Jugend und durch seinen Umgang mit Wilhelm eine Zeit lang emporgetragen werden. Sobald diese zwei Engel von ihm weichen, fällt er, wie recht und billig, der Materie anheim und muß endlich selber darüber erstaunen, wie weit er hinter seinem Freunde zurückgeblieben ist. Diese Figur ist auch deswegen so wohltätig für das Ganze, weil sie den Realismus, zu welchem sie den Helden des Romans zurückführen, erklärt und veredelt. Jetzt steht er in einer schönen menschlichen Mitte da, gleich weit von der Phantasterei und der Philisterhaftigkeit, und indem sie ihn von dem Hange zur ersten so glücklich heilen, haben sie vor der letztern nicht weniger gewarnt. Werner erinnert mich an einen wichtigen chronologischen Verstoß, den ich in dem Roman zu bemerken glaube. Ohne Zweifel ist es Ihre Meinung nicht, dass Mignon, wenn sie stirbt, 21 Jahre und Felix zu derselben Zeit 10 oder 11 Jahre alt sein soll. Auch der blonde Friedrich sollte wohl bei seiner letzten Erscheinung noch nicht etliche und 20 Jahre alt sein und so fort. Dennoch ist es wirklich so, denn von Wilhelms Engagement bei Serlo bis zu seiner Zurückkunft auf Lotharios Schloss sind wenigstens 6 Jahre verflossen. Werner, der im 5. Buche noch unverheiratet war, hat am Anfang des 8. schon mehrere Jungens, die schreiben und rechnen, handeln und trödeln und deren jedem er schon ein eigenes Gewerb eingerichtet hat. Ich denke mir also den ersten zwischen dem 5. und 6., den zweiten zwischen dem 4. und 5. Jahr. Und da er sich doch auch nicht gleich nach des Vaters Tode hat trauen lassen und die Kinder auch nicht gleich da waren, so kommen zwischen 6 und 7 Jahre heraus, die zwischen dem 5. und 8. Buche verflossen sein müssen. Humboldts Brief folgt hier zurück. Er sagt sehr viel Wahres über die Idylle. Einiges scheint er mir nicht ganz so empfunden zu haben, wie ich's empfinde. So ist mir die treffliche Stelle: ewig, sagte sie leise, nicht sowohl ihres Ernstes wegen schön, der sich von selbst versteht, sondern weil das Geheimnis des Herzens in diesem einzigen Worte auf einmal und ganz mit seinem unendlichen Gefolge herausstürzt. Dieses einzige Wort an dieser Stelle ist statt einer ganzen langen Liebesgeschichte. Und nun stehen die zwei Liebenden so gegeneinander, als wenn das Verhältnis schon jahrelang existiert hätte. Die Kleinigkeiten, die er tadelt, verlieren sich in dem schönen Ganzen. Indessen möchte doch einige Rücksicht darauf zu nehmen sein, und seine Gründe sind nicht zu verwerfen. Zwei Trochäen in dem vordern Hemipentameter haben freilich zu viel Schleppendes, und so ist es auch mit den übrigen Stellen. Der Gegensatz mit dem Füreinander und Aneinander ist freilich etwas spielend, wenn man es strenge nehmen will, und strenge nimmt man es immer gern mit ihnen. Leben Sie recht wohl, ich habe eine ziemliche Epistel geschrieben, möchten Sie so gerne lesen, als ich schrieb. SCH